Hatten die Menschen irgendeine Kenntnis von Jesus Christus vor seiner Ankunft? Ja, ganz klar und eindeutig. Die Menschen hatten vor der Ankunft Jesu Christi Kenntnis von ihm durch die Verheißung des Messias, welche Gott unseren Stammeltern Adam und Eva machte, die er den heiligen Patriarchen erneuerte und durch die Weissagungen und viele Vorbilder, die auf ihn hinwiesen. Es geht in der ganzen Heilsgeschichte nur um Jesus Christus, können wir sagen, insofern wir als Menschen betroffen sind. Ja, deswegen sagt auch der heilige Paulus, in der Fülle der Zeiten ist Gott Mensch geworden, weil die Menschwerdung eben die Fülle der Zeiten bedeutet. Das ist der Höhepunkt, der Gipfel der Geschichte. Das ganze Alte Testament, die Schöpfung, ist auf die Menschwerdung Gottes hingeordnet, wenigstens seit dem Sündenfall, wo es eben notwendig geworden ist, absolut notwendig geworden ist, weil es sonst keine Rettung für uns, für die Menschen gegeben hätte. Ja. Jetzt hat eben Gott unmittelbar nach der Ursünde, nach der Sünde Adams und Evas, in einem Messias, den Gesalbten, einen Erlöser versprochen. Ja. Die Schlange wird der Verse der Frau nachstellen, sie aber wird ihr den Kopf zertreten, sie und ihre Nachkommenschaft. Die Nachkommenschaft, wie dann immer später auch bei den Patriarchen, zum Beispiel, insbesondere beim Abraham, dem ja immer wieder ein Nachkomme verheißen wird. Im vollen Sinn ist dieser Nachkomme, in dem er gesegnet sein wird, Christus und niemand anderer. Dann eben, deswegen sagt er auch hier, Gott hat den heiligen Patriarchen diese Verheißung immer wieder erneuert und dann durch viele Weissagungen und viele Vorbilder auf Christus hingewiesen. Deswegen sagt der heilige Ambrosius zum Beispiel einmal, das Alte Testament ist von Christus schwanger. Es trägt Christus die Verheißung nämlich seines Kommens in sich, bis sie eben erfüllt ist, der Menschwerdung. Viele Vorbilder, also quer durchs Alte Testament, viele, viele Dinge, Vorkommnisse sind Vorbilder des Kommens Christi, wenigstens einen gewissen Aspekt. Auch bei vielen Dingen, wo man es nicht gleich sieht, nicht gleich vermutet, aber die Kirchenväter haben das alles langsam herausgearbeitet.